Ja, was ist eigentlich ein Knick? Das ist das Thema von unserer heutigen Bonus-Episode. Wer Knick hört und nicht in Schleswig-Holstein lebt, der denkt vielleicht an ein Eselsohr in einem Buch oder vielleicht noch an eine Abknickende-Vorfahrtstraße. In Schleswig-Holstein ist ein Knick aber was ganz was anderes. Im Verwaltungsdeutsch des Umweltministeriums wird ein Knick als niedrige Wallhecke beschrieben. Naturschützer nennen Knicks wertvolle Kleinbiotope, die Lebensraum für tausende Tierarten bilden und Lebensräume miteinander verbinden. Ja, das klingt jetzt aber sehr abstrakt. Du redest da ein bisschen drumrum. Was genau ist denn jetzt ein Knick eigentlich? Woher der Name kommt, das klären wir gleich noch. Jetzt geht es erstmal darum, was man eigentlich sieht, wenn man vor einem Knick steht. Also mir war früher gar nicht bewusst, dass ein Knick etwas Besonderes ist, denn für mich war das immer schon das, was halt um so ein Feld drumherum ist. Du hast eben gesagt, bei euch in Hessen? In Hessen gibt es sowas nicht. Das ist tatsächlich auch eine Sache, die also relativ spezifisch für Schleswig-Holstein und Teile von Niedersachsen ist. Und das heißt, was ist das denn jetzt eigentlich? Wenn du vor einem Knick stehst, siehst du einen Erdwall, der ungefähr einen Meter hoch ist und der zwischen zwei Feldern verläuft. Oder auch am Rand von einem Feld zu einer Straße hin. Auf dem Wall wachsen kleine Bäume und Sträucher, die eine dichte Hecke bilden. Und ab und zu gibt es große Bäume. Die werden bei einem Knick Überhalter genannt. Entstanden sind die Knicks vor etwa 250 Jahren, als landwirtschaftliche Flächen nicht mehr von einer Dorfgemeinschaft bewirtschaftet wurden, sondern sich einzelne Bauernfamilien darum gekümmert haben. Mit den Knicks wurden die Flächen unterteilt, so wie so eine Parzelle, die funktionieren wie so ein Zaun. Und dafür hätte eigentlich ein Erdwall ausgereicht, aber in Schleswig-Holstein gab es schon immer sehr wenig Wald. Der Wind hatte also leichtes Spiel und deswegen hat man damals auch gleich Sträucher gepflanzt, denn die bremsen auch heute noch den Wind und beugen der Bodenerosion vor. Heute gibt es in Schleswig-Holstein noch rund 46.000 Kilometer Knicks. Ich finde, also was kann man sich darunter vorstellen? Also zum Beispiel der Fernsehsatellit Astra ist in 36.000 Kilometern Höhe und der Umfang der Erde ist 40.000 Kilometer, ganz grob, na fast genau 40.000 Kilometer. Das heißt, wenn man alle Knicks in Schleswig-Holstein einmal um die Erde rumlegt, dann hat man noch 6.000 Kilometer übrig, an denen entlang man immer noch mal sechsmal zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen hin und her fahren kann. Okay, so. Ich fasse das zusammen als, wir haben eine Menge Knicks. Eine Menge Knicks. Und die sind nicht nur eine Menge, die haben auch eine wichtige Landschaftsschutzaufgabe. Denn Wind haben wir hier natürlich immer noch und der soll den Mutterboden nicht von den Feldern wegpusten. Außerdem beeinflussen Knicks ihre Umgebung. Sie erhöhen die Luftfeuchte und dadurch werden die Ackerflächen daneben fruchtbarer. Für die Landwirte sind die Knicks damit Fluch und Segen gleichzeitig. Denn heutzutage sind die Landmaschinen größer und so ein Knick muss damit umfahren werden. Es dauert also länger, das Feld zu bestellen. Andererseits verbessern Knicks das Mikroklima. Die Luftfeuchtigkeit ist nahe des Knicks höher und das macht den Boden fruchtbarer. Und am Anfang haben wir auch von Naturschutz gesprochen. Knicks ersetzen sozusagen den Waldrand, der gilt als ökologisch besonders wichtig. Und weil ein Knick meist nur ein wenige Meter breiter Streifen in der Landschaft ist, macht er das auf beiden Seiten gleichzeitig. In einem Kilometer Knick können bis zu 1800 Tierarten leben. Sie finden dort Futter, Unterschlupf und genug Sicherheit, um sich zu vermehren. Darunter sind natürlich hauptsächlich Insekten, aber eben auch Tiere, die sich von ihnen ernähren. Andere ernähren sich von genau diesen Tieren und wieder andere ernähren sich von diesen Tieren. Dann okay, wir haben das Prinzip verstanden. Ach so, okay. Alles gut. Dann gibt es aber auch noch welche, die sich von den Früchten der Hecken ernähren, also von Beeren oder Nüssen. Wir waren auf dem Campingplatz neulich, da gibt es auch so schöne Knicks, wenn man da losgeht auf die Felder. Da wachsen total viele Brombeeren zum Beispiel. Genau, Brombeeren, total beliebte Hecke auf dem Knick oder auch Haselnusssträucher, super geil. Und wichtig auch Brennnesseln haben wir gelernt, weil in den Brennnesseln die Schmetterlingsraupen gut unterwegs sind. Sind. Wobei man Brennnesseln natürlich nicht absichtlich anpflanzt. Die sind einfach irgendwie. Die sind da. Aber da. In ja, ja. Nix, aber dort ja. Bei unserem Campingplatz sind auch Brennnesseln. Genau. Die Tiere leben nicht nur dort. Für viele Tierarten sind die Knicks sogar regelrechte Wanderwege. Fledermäuse orientieren sich an ihnen und Kleintiere können sich an ihnen entlang über große Strecken bewegen, ohne auf Deckung verzichten zu müssen. Manche Tiere sind so klein und vorsichtig, dass sie noch nicht einmal einen Waldweg überqueren. Die Haselmaus zum Beispiel. Guck mal, ich habe ein Bild von der Haselmaus. Oh. Ja. Kann ich das Geräusch nochmal haben? Oh. Haselmaus. Haselmaus. Genau. Oh, die ist, war die nicht kürzlich Tier des Jahres? Mit Sicherheit sogar. Mit Sicherheit. Also ich würde es auf jeden Fall sie wenn jedes nicht, Jahr wieder. Sie nominieren. Ja. Also sie, ich glaube, die Haselmaus ist jetzt schon mein persönliches Tier des aller Jahre. Der ganzen. Der ganzen. Genau. Knicktier des Jahres. Knicktier des Jahres ist geil. Was ist denn das? Die Haselmaus ist so vorsichtig, genau. Die profitiert auch von Wegen, die rechts und links von Knicks begleitet werden. Diese Wege heißen Räder und sie sind durch die Knicks so gut beschattet, dass selbst die Haselmaus da drüber laufen kann. Deswegen gibt es auch in Schleswig-Holstein so viele Straßen, die Räder im Namen haben. Elendsräder, Räderkoppel und so weiter. Also eine Straße, wo links und rechts ein Knick ist, ist ein Räder. Genau. Weil Knicks so wichtig sind, sind sie im Landesnaturschutzgesetz besonders geschützt. Es gibt genaue Hinweise, wie man einen Knick neu anlegt und wie man ihn zu pflegen hat. Darin ist zum Beispiel festgelegt, dass alle 10 bis 15 Jahre der Knick raspelkurz geschnitten werden soll. Das bezeichnet man als auf den Stock setzen oder eben als knicken. Dadurch treiben die Büsche wieder neu aus, die Hecken werden dichter und sie können ihren Zweck besser erfüllen. Wieder nicht dumm zu Bett. Wieder was gelernt. Ja. Wie schön. Das war kein schönes Schlusswort irgendwie. Okay, was ist ein schönes Schlusswort? Tschüss. Tschüss. Ich weiß nicht. Ich mache einen Knicks. Das machst du. Sieht super aus.